Kranich 15,19. Radio Zeit für Literatur. Mit Harro Zimmermann. Das Hörspiel. In der dritten Stunde und vierten Stunde von Kranich 15,19 setzen wir unsere Reihe Funkschätze mit der sechsten Folge fort. Eines der berühmtesten Bücher von Klaus Mann ist der 1936 im Amsterdamer Querido Verlag erschienene Roman Mephisto. In 11 Sprachen wurde dieses Buch übersetzt, allein 700.000 Exemplare wurden davon in deutscher Übersetzung nach 1981, dem Jahr der Aufhebung des Veröffentlichungsverbots, verkauft. Roman einer Karriere hat Klaus Mann sein Buch Mephisto genannt. Ebenso gut hätte er es Roman eines Opportunisten nennen können, denn es erzählt die Geschichte des Schauspielers und Intendanten Hendrik Höfgen, dem jedes Mittel recht ist, um hinaufzukommen, ganz hinauf. Mit Hendrik Höfgen ist kein anderer gemeint als Gustav Gründgens, der im Kulturbetrieb der Nazizeit eine glänzende Karriere machte. Im vorigen Monat wurde die erst vor kurzem produzierte und bislang einzige Hörspielfassung dieses Romans von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats April ausgezeichnet. In der Begründung der Jury wird hervorgehoben: Mit der gebotenen Distanz zum literarischen Text entwirft die genuine Hörspielfassung des Bearbeiters Michael Farin von Klaus Manns Roman Mephisto das schillernde Bild nicht nur Mephistos, sondern auch das einer Gesellschaft, die sich voller Lust dem Spiel vom Unterdrücken und Unterwerfen hingibt. Mephisto als Hörspiel setzt mehr als 3 Jahrzehnte nach dem Veröffentlichungsverbot, 20 Jahre nach der Film- und Theaterfassung und zum 50. Todestag des Autors am 21. Mai einen weiteren Akzent in der Rezeptionsgeschichte von Klaus Manns Buch. Der komisch-ironische Gestus des Hörstücks setzt einen Trend in der aktuellen Aufarbeitung und Bewältigung der Nazi-Diktatur fort. Haha! Zack, zack! Haha! Ja, ja! Ja, ja! Schön, schön! Wo bin ich nur? Zack, zack! Ha, ha. Ja, ja! Schön, schön! Prima, klar! Hoch, heil! Wie Marionette. Sonderbar zuckend und eckig. Hoch. Wo bin ich nur? Ihre Augen haben keinen guten Blick. Heil hoch. Sektpfropfen knallten. Ihr Gelächter hat etwas Höhnisches. Etwas Verzweifeltes, etwas Freches. Ja, frech. Ja, freches. Provokatives. Und schauerlich. Trauriges. Trauriges. Es hat sich alles eingefunden, was im Lande etwas gilt. Mephisto. Von Klaus Mann. Hörspielfassung Michael Farin. Alles hat sich eingefunden, alles. Außer dem Diktator. Hoch! Heil! 1936. Der große Ball zum 43. Geburtstag des Ministerpräsidenten fand in allen Räumen des Opernhauses statt. In den ausgedehnten Foyers, in den Couloirs und Vestibülen bewegte sich die geputzte Menge. Wie Marionetten. Über 2000 Einladungen waren verschickt worden. Ist es nicht ein herrliches Fest? Hoch, heil. Entschuldigen Sie mich, meine Liebe. Ich muss mal eben eine alte Freundin aus Köln begrüßen. Die Mutter unseres Staatstheaterintendanten. Sie wissen doch des großen... Sie wissen doch des großen Hendrik Höfgen. Who the fuck is Hendrik Höfgen? Höfgen, meine Beste. Und Hendrik, nicht Hendrik. Hoch, heil. Er legt größten Wert auf das kleine Dö. Da ist sie ja schon, liebste Frau Bella. Eine Ewigkeit ist es hier. Wie geht es Ihnen denn, meine Liebe? Meine Liebe. Meine Liebe. Ist es nicht ein ganz hochheil herrliches Fest? Hoch! Ja, ja, schön, schön! Dreimal hoch! Das verschwenderische Licht der Kronleuchter spielte und tanzte auf den entblößten weißen Rücken der Damen. Es dufteten die Zigarren der Industriellen und die Pomaden der schlanken Jünglinge in ihren kleidsam knappen SS-Uniformen.